zum Himmel, du leuchtende Glut. Funke, sprühe in das deutsche Blut. Flamme, zum Himmel, durch Dunkel und Nacht. Aus dem Traum, mein Deutschland erwacht. Leuchte zum Himmel, flammende Glut, flammende Glut.